die ganze Welt verfolgt nur dich. In meine warmen Arme nahm ich dich, damit du meine Liebe fühlst. Wenn kommt der Abend und die Sterne glühen und niemand da, der deine Tränen wird kühlen, könnt ich Millionen Jahre bei dir stehen, damit du meine Liebe fühlst. Ich weiß, du dich noch nicht entschieden hast, was wehtun würd ich dir. Ich wusste es vom Moment, als ich dich sah, und zweifelt nie dran, du gehörst zu mir. Ich würd hungern, ließ hauen mich blau und grün, auf Straßen kriechen würde ich auf Knie. Nichts gäb's, worum ich mich nicht würd bemühen, damit du meine Liebe fühlst. Stürme toben auf der Rollensee und auf der Straße des Bereuen. Auch wenn der Wind der Änderung will, sollt wehen, einen wie mich du niemals hast gesehen, könnt glücklich machen dich dein Träum erfüllten See. Nichts gäb's, was ich nicht würde tun für dich. Ans Ende dieser Welt für dich ging ich, damit du meine Liebe fühlst.